Ich bin ein kleiner Tetrapack, ich bin ein kleiner Tetrapack und in mir steckt ein Tomahawk und in mir steckt ein Tomahawk. Ich bin ein kleiner Tetrapack, ich bin ein kleiner Tetrapack, ich bringe euch kein Wohlgeschmack, ich bringe euch kein Wohlgeschmack. Ich bin ein kleiner Tetrapack, ich bin ein kleiner Tetrapack. Scheiße auf den Zeitgeschmack und scheiße auf den Zeitgeschmack. Ich bin der Spreu der Backpapier und in mir lebt ein Krustentier und in mir lebt ein Krustentier. Ich bin der Spreu der Backpapier, ich bin der Spreu der Backpapier. Ich habe euch in mein Visier, ich habe euch in mein Visier. Ich bin der Spreu der Backpapier, ich bin der Spreu der Backpapier und träume nachts von Flaschenbier und träume nachts von Flaschenbier. Ich produziere Tränengas.